1. So spricht der Herr, wegen der zahlreichen Verbrechen Moabs wird ich die Strafe nicht zurücknehmen, dasi die Gebein des Königs von Edom zu Kork verbrannten damit die Totenruhe geschandet haben. 2. Die Schalb wird ich ein Wertserens für gegen Moab senden, das die Festungen von Kerijot vernichten wird, waren das Volk im Lande schlacht und beim Schol der Posaunen umkommt. 3. ICH word den Herrscher aus ihrer mit entfernen und gemeinsam mit im aufführenden Personlichkeiten toten, erklärt der Herr. 4. So spricht der Herr, auch die Jude word ICH für ihr Wiederholten verge hen bestrafen, weil sie die Weisungen des Herrn missachteten sein Gebot nicht befolgt haben, sondern den falschen Götzen ihrer Vorfahren nachgelaufen sind. 5. Darum wird ICH für gegen Jude senden, welst die Palast von Jerusalem vollständig zerstören wird. 6. So spricht der Herr, wegen der Weilen Sunden Israels wird ICH das Erteil nicht widerrufen, dasi Retschaffin Menschen für Geld verkaufen und bedürftig wegen einer Jering Fugigen should, ydem Pries für ein paar Schuh, in die Sklaverei treiben. 7. Sie unterdrucken die Schwachen, treten Direktor der Hilflosen mit Fassen und entweihen meinen heiligen Namen durch moralisch Verfallungen, in dem Vateren Sohn zur Seelben Prostituierten gehen. 8. An Eren Ultran lagen Sie sich aufkleiden, die Sie von Armen als Pfan Genemen haben, und in den Tempeln ihrer Gotter trinken Sie Wein, der durch undirect Busgelder finanziert wird. 9. Debi war ichs, der die Amoriter vor ihren Augen vernichtet, obwohl die so groß y zeden und so stark y echen waren, ich habe sie mitsamt ihren Wurzeln und Fruchten vollständig vertilt. 10. Ich habe uk aus Ägypten herausgeführt und wirzig jar lang sicher durch die Wust geleitet, damit er das Land der Amoriter rechmassig in Besitz nehmen konnte. 11. ICH habe aus ihren Sohnen Propheten berufen und young Männer als Gottgeweiht, die Nasserer, eingesetzt, ist das nicht die Wahrheit, Israeliten. Spricht der Herr. 12. Docker hat die Nasserer zum Weintrinken werfet und den Propheten ausdrücklich verboten, mein Botschaften zu verkünden. 13. Die Schalb wird ICH uk nunnen ihrem Ort zur Quetschen, so why ein Schwer beladener Ernjugen den Boden unter sich zu zumindruckt. 14. In diesem Moment wird selbst der schnellste Laufer nicht in kommen können, der Stock wird sein Kraft verlieren und der erfahrene Krieger wird sein Leben nicht retten. 15. Auch der Bogenschütz wird dem Angriff nicht standhalten, der schnell Laufer wird sich nicht in Sicherheit bringen und der Reiter wird den Tod nicht abwenden können. 16. Selbst der Tapfirst Kampfer werden jenem Tag vollerinsetzen sein Waffen wegwerfen und nackt fliehen müssen, lautet der Ausspruch des Herrn.